Es sei höflich gewesen, im Ton umgänglich und kurz, sagt Vince Cable, der Chef der Liberaldemokraten, nach seinem Treffen mit Theresa May. Well, it was courteous, affable and short. Man habe die Positionen ausgetauscht und er habe den Eindruck, dass die Premierministerin zuhöre. Aber wenn es keine Bewegung in der Sache gibt, sagt Vince Cable, dann werden die Gespräche auch schnell wieder beendet sein. Mir ging es vor allem um zwei Dinge. Erstens muss sie die Option No Deal vom Tisch nehmen und zweitens müssen wir ernsthaft über ein neues Referendum reden. A sensible conversation about a people's vote. Für ein zweites Referendum werben die Liberaldemokraten schon lange, mit nur 11 Abgeordneten im Unterhaus bislang aber ziemlich machtlos. Auch Ian Blackford hat schon mit der Premierministerin gesprochen. Er ist Fraktionschef der schottischen SNP, immerhin 35 Mandate. Blackford hat eine To-Do-Liste mit gleich 3 Punkten. Die Premierministerin muss mit uns über eine Verschiebung des Austrittsdatums diskutieren, über ein zweites Referendum und dass No Deal vom Tisch kommt. And on taking No Deal off the table. Premierministerin Theresa May verlangt von den Abgeordneten, dass sie nicht über das Ob, sondern nur über das Wie des Brexit diskutieren. Das ist unsere Pflicht, sagt die Regierungschefin. Schon das sieht Ian Blackford aber anders. Wir von der SNP glauben nicht, dass es überhaupt einen guten Brexit gibt, sagt er. Wir wollen in der Europäischen Union bleiben. We don't believe that there's any such thing as a good Brexit. We've been pretty clear that we want to remain in the European Union. Jeremy Corbyn, der Chef von Labour, der größten Oppositionspartei, hat bislang nicht an den Gesprächen teilgenommen. Er hat den klaren Verzicht auf No Deal verlangt, um überhaupt an den Tisch von May zu kommen. Wir müssen sicher sein, dass die Regierung es ernst meint, sagt der Handelsminister in seinem Schattenkabinett Barry Gardiner. We need to know that the Prime Minister is serious. Das Problem, das Theresa May damit habe, sei ihm völlig klar, sagt Gardiner, und er unterschätze das auch gar nicht. In abandoning certain of those red lines, she will break the Conservative Party. Sobald sie einige ihrer roten Linien aufgibt, zerreißt sie ihre Partei. Die Brexit-Hardliner werden auf der Zinne sein. Aber das ist eine Angelegenheit der konservativen Partei. Und sie muss zeigen, dass sie jetzt im Interesse des Landes handelt. We need to see that it is now about the interest of the country. Am Montag muss May dem Parlament sagen, wie es weitergehen soll. Einige Abgeordnete haben Testabstimmungen über die verschiedenen Wege vorgeschlagen, um einen Favoriten zu ermitteln. Egal für welchen Weg sich Parlament und Regierung letztlich entscheiden, wenn ein Austritt ohne Abkommen vermieden werden soll, dann muss der Austrittstermin 29. März wohl verschoben werden.